Die Zeitung Rodong Sinmun brachte am 10. Oktober aus Anlass des 71. Jahrestages der Gründung der Partei der Arbeit Koreas einen Leitartikel unter der Überschrift »Die Partei der Arbeit Koreas wird unter dem Banner des Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ilismus den weltstärksten Staat des Volkes aufbauen«. Im Leitartikel wurde hervorgehoben, die mehr als 70 Jahre lange Geschichte der Partei der Arbeit Koreas seit ihrer Gründung sei eine Geschichte, in der die riesige Kraft der Wahrheit des revolutionären Gedankengutes der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Kampf um den Aufbau des starken Volksstaates restlos an den Tag gelegt worden sei und eine heilige Geschichte, in der die Partei dem Volk vertraut und das Volk die Partei absolut unterstützt und stets den Sieg davon getragen habe. Heute steht die Partei der Arbeit Koreas unter der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un als große kim-il-sungistisch-kim-jong-ilistische Partei in der absoluten Unterstützung und dem ebensolchen Vertrauen des Volkes im weiteren Glanz, hieß es im Leitartikel.